Okay. How many people knew that this was Wednesday night is a prayer service? Wie viele Leute wissen eigentlich, dass Mittwochabend Gebetsgottesdienst ist? Yeah. I would like to strengthen that a little bit. Ich möchte das ein bisschen mehr betonen. And because there's so much to pray for. Weil es so viel gibt, wofür wir beten müssen. And really the Wednesday night service can be the engine of our church. Der Mittwochabendgottesdienst kann der Motor unserer Gemeinde sein. And I would like your feedback how we can make this prayer service more intense. Und ich hätte gerne ein Feedback, um zu wissen, wie wir diesen Gebetsgottesdienst intensiver machen können. I had a few ideas myself. Und ich habe selber schon ein paar Ideen. We could gather prayer needs. Wir könnten Gebetsanliegen zusammentragen. We could put them on the beamer. Wir könnten sie auf den Beamer projizieren. As we pray, we can look there. We could pray for a country every Wednesday. Wir könnten zum Beispiel für ein Land jeden Mittwoch beten. We can pull it out of that Christian World book about has the statistics on countries. We could put that on the beamer. Wir könnten das aus einem Buch herausholen über die Christenheit in verschiedenen Ländern. Wir könnten das auf den Beamer projizieren. Every week we can pray for a different country. Und jede Woche für ein anderes Land beten. We should know who's in the hospital from the church all the time. Wir sollten immer wissen, wer von uns im Krankenhaus ist. We should have praise reports. Und auch Gebetserfahrungen, so that we know what God has answered from this night. Damit wir wissen, was Gott beantwortet hat von diesen Gebetsnächten, Abenden. And I just think that if we combine our ideas together, und ich denke mir, wenn wir unsere Ideen zusammenfassen, as the Lord puts them on our hearts, so wie sie der Herr uns aufs Herz legt, this service could really grow in intensity in this area. Könnte dieser Abend wirklich an Intensität zunehmen. And we would realize that on Wednesday night God visits us. Und uns würde bewusst werden, dass Gott uns am Mittwochabend wirklich besucht in einer besonderen Art und Weise. I'm gonna end the message by 15:45 to give us a little bit more time. Ich werde die Botschaft 15:45 beenden, um uns ein bisschen mehr Zeit zu geben. So that we can pray more intensely. Damit wir mehr Zeit fürs Gebet haben. But the key to prayer is that we sense a need for something. Der Schlüssel zum Gebet ist, dass wir ein Bedürfnis empfinden für and etwas. These needs have to be communicated. Und diese Bedürfnisse müssen auch kommuniziert werden. That's the fuel to the prayer engine. Und das ist so wie der Benzin für diesen Gebetsmotor. Okay. So if you have ideas, please tell them to Beata. Also wenn ihr Ideen habt, bitte sagt sie der Beata. And don't be shy. Und seid nicht schüchtern. Okay. I think we're on the beginning of something really tremendous. Ich denke, wir stehen am Anfang etwas wirklich Großartigen. Historical. Historisch gesehen. And God won't do it if we are not convinced that he did it in response to prayer. Und Gott wird's nicht tun, wenn wir nicht überzeugt sein werden, dass er das durch Gebet getan hat. When Sunday services explode. Also wenn die Sonntagsgottesdienste explodieren. And people ask why. Und Leute fragen, warum das so ist. We say because of Wednesday night. Dann können wir sagen wegen dem Mittwochabendgottesdienst. Because we were praying for it. Weil wir dafür gebetet haben. You have not because you ask not. Ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. How do you like this? Is this exciting? Wie gefällt euch das? Okay, let's start. Let's turn to Matthew chapter 5. Blättern wir zu Matthäus Kapitel 5. And let's continue in our series from the Sermon on the Mount. Und fahren wir fort von unserer Serie aus der Bergpredigt. Last week we talked about a first crucial building block. Letzte Woche haben wir von einem ersten fundamentalen Baustein gesprochen. In our spirituality. In unserem geistlichen Leben. To be poor in spirit. Arm im Geist zu sein. And with that thought, let's pray. Und mit diesem Gedanken lasst uns beten. Father in heaven, bless these words, your words to our hearts. Vater, segne diese Worte, deine Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. To be poor in spirit, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. When the Lord said this, this shocked the religious community. Als der Herr das sagte, hat das die religiöse Gruppe wirklich schockiert. Because these people were considered non-spiritual. Denn diese Leute, die sah man als ungeistlich an. The people who sensed that they were not spiritual. Die Leute, die gespürt haben, dass sie ungeistlich sind. Were actually the spiritual people. Sind eigentlich die geistlichen Leute. Blessed are the poor. Also gesegnet oder glückselig die Armen. In spirituality. In Geistlichkeit. They realized that spirituality doesn't come from them. Denn sie haben begriffen, dass Geistlichkeit nicht aus ihnen herauskommt. That they can't manufacture it. Dass sie das nicht hervorbringen können. And here these people are like, oh, woe is me, I can't produce spirituality. Und da sagen diese Leute, oh nein, ich kann das nicht, ich kann keine Geistlichkeit hervorbringen. And Jesus says, blessed. Und Jesus sagt, gesegnet. To be envied are you. Ihr sollt beneidet werden. With life and joy. Mit Leben und mit Freude. And prosperity in God. Mit Wohlstand und Gott. Says the Amplified. Sagt die Amplified Bible. Blessed are you. Gesegnet seid ihr. Because you have realized this. Weil ihr das verstanden habt. Yours is the kingdom of heaven. Euer ist das Reich der Himmel. Because God will give you spirituality. Weil Gott euch Geistlichkeit geben wird. Because you realize it doesn't come from you. Weil ihr verstanden habt, dass es nicht aus euch kommt. And tonight, verse 4. Und heute Abend, Vers 4. Blessed are those who mourn. Glückselig die Trauernden. For they shall be comforted. Denn sie werden getröstet werden. Our second building block. Unser zweiter Baustein. Now, when we speak about mourning, also wenn wir über Trauern sprechen, you know, we don't see this so much in Christianity. Sehen wir das nicht so viel in der Christenheit? Because, like Paul said, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Denn wie Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. And we do want to rejoice in the Lord always. Und wir wollen das auch wirklich tun, immer. Uns zu freuen im But Jahr. There is a place for mourning. Aber es gibt auch eine Zeit für Trauern. And it's this. Und das ist dieser. Blessed are those who mourn. Glückselig die Trauernden. Because of the selfishness of their heart. Wegen der Selbstsüchtigkeit ihres Herzens. That is there so naturally. Das auf so eine natürliche Art und Weise da ist. Blessed are they who mourn before God. Also glückselig die, die vor Gott trauern. Because being selfish is so natural. Weil selbstsüchtig sein so natürlich ist. For they shall be comforted. Denn sie sollen getröstet werden. Parakaleo. Parakaleo. They will be encouraged. Sie werden ermutigt werden. By the Lord himself. Durch den Herrn selbst. Blessed are they who mourn. Glückselig die trauern. Now turn to James chapter 4 and you'll see it. Blättert einmal so zu Jakobus here. Und da sehen wir das ganz deutlich. There is a place for mourning in a Christian life. Es gibt einen Platz für Trauer im christlichen Leben. Romans chapter 7 you find the apostle Paul in mourning. Römer Kapitel 7 findet ihr den Apostel Paulus, wie er trauert. He said, "O wretched man that I am." Er sagt, ich armseliger Mensch, Kreatur. Who can save me from this body of death? Wer kann mich von diesem Leib der Sünde befreien? So with the mind I serve the law of Christ. Denn mit dem Sinn, mit dem Geist suche ich dem Gesetz flesh, des Herrn zu dienen. Aber mit dem Leib, dem Gesetz der Sünde. Romans 7:18. Römer 7:18. For in me. Denn in mir. Let me read it exactly. Ich möchte es genau lesen. Romans 7:18. Römer 7:18. For I no, 7:18 here it is. For I know that nothing good dwells in me. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. See, this goes along with the first one. A blessed are the poor in spirit. Das geht mit Matthäus Hand in Hand. Glückselig die Armen im Geist. Blessed are those who sense their spiritual bankruptcy. Selig die, die ihre ihren geistlichen Bankrott erkennen. This is the first building block. Das ist der erste Baustein. My inability to produce righteousness. Meine Unmöglichkeit, Gerechtigkeit hervorzubringen. But the second one is more of my inability to resist temptation. Aber der zweite geht mehr in die Richtung meine Unfähigkeit, der Sünde zu widerstehen. And we see that in James 4. Der Versuchung zu widerstehen. Und wir sehen das auch in Jakobus Kapitel 4. What is the source of quarrels and conflicts among you? What verse is that? James chapter 4 verse 1. Okay. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Is not the source your pleasures that wage war in your members? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Now this word pleasures is hedone in the Greek. Also dieses Wort Lüste ist Hedone in auf Griechisch. And it means enslaving desires. Und heißt Wünsche, die versklaven. So this is what the Amplified says. Also das sagt die Amplified. Enslaving desire. Versklavende Wünsche. Is not the source of conflicts in the church. Ist das nicht der Grund für Konflikte in der Gemeinde? Your enslaving desires that wage war in your members. Eure versklavten Wünsche, die in den Gliedern streiten. An enslaving desire to be somebody. Ein versklavender Wunsch, jemand zu sein. To have something. Etwas zu besitzen. To feel something. Etwas zu fühlen. These are from 1 John chapter 2. 1. Johannes Kapitel 2. The lust of the eyes. Die Lust der Augen. The lust of the flesh. Die Lust des Fleisches. The pride of life. Der Stolz des Lebens. These wage war inside. Diese führen Krieg im Inneren. This is what Paul talked about in Romans 7. Und davon hat auch Paulus in Römer 7 gesprochen. In me dwells no good thing. In mir wohnt nichts Gutes. And this is what we need to mourn about. Und darüber müssen wir traurig sein. And there is a time to mourn. Und es gibt eine Zeit zu trauern. And it's very, very healthy. Und das ist sehr, sehr gesund. Blessed are they that mourn. Gesegnet sind die, die trauern. You know, in light of Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Also im Lichte von Philipper 4:4, freut euch im Herrn alle Zeit. This doesn't contradict. Das widerspricht sich nicht. But this releases that joy. Sondern das setzt diese Freude erst frei. We can have joy when we mourn. Wir können Freude haben, wenn wir trauern. Because of our inability. Weil wir unfähig sind. To be what God wants us to be. Das zu sein, wozu was Gott möchte, dass wir sind. And the religious community would say, "Boo, boo." Und die geistliche Elite würde "Boo" rufen. And God would say, "No, blessed are you." Gott würde sagen, nein, die sind gesegnet. Ihr seid gesegnet. I see you in your bedroom on your knees. Ich sehe euch in eurem Schlafzimmer auf den Knien. I see you driving in your car crying out. Ich sehe euch im Auto, wenn ihr fahrt und zu mir ruft. I see you. Working at the Anchor Bakery with tears coming down your eyes. Ich sehe, wie ihr an der Arbeitsstelle seid beim Anker und vielleicht weint während der Arbeit. I see you in the bathroom. Ich sehe euch im Badezimmer. I see your heart mourning. Ich sehe euer Herz, wie es trauert. Because you're so grieved by what seems to come out of you. Weil ihr so traurig seid über das, was aus euch herausspricht. I see that. Ich sehe das. Blessed are you. Gesegnet seid ihr. For you will be comforted. Denn ihr werdet getröstet werden. And look, it tells us how. Verse 2. Und er sagt auch wie in Vers 2. But first it tells us, explains something else. You lust and you do not have. Ihr begehrt und ihr habt nicht. This word lust is epithumia. Dieses Wort Lust bedeutet epithumia. It's a generic term. It can go either way. Das kann zwei Dinge bedeuten. It can be positive or negative. Es kann negativ oder positiv besetzt sein. The Lord used this. Und der Herr hat das so verwendet. He used it where? Matthew 22:15, I believe. Matthäus 22:15. I think it was where he said, "I will not partake of this cup." Ich werde nicht von diesem Kelch trinken. He says, I earnestly desire to partake of the Passover with you. Ich begehre sehr stark. Matthäus 22. I have a burning desire. Ich habe einen brennenden Wunsch, ein Verlangen. No, it's not there. I forgot where it was. I'll mention it next week. Anyway, he says this. He says, I have a burning desire to celebrate the Passover with you. Also Jesus sagt, ich habe den brennenden Wunsch, das Passafest mit euch zu feiern. And I will not partake until we do it in the kingdom again together. Ich werde es aber nicht tun, bis wir es zusammen im Reich der Himmel epithumeo zu uns nehmen werden. Epithumeo. Also in Philippians chapter 1, Paul said, auch in Philipper 1 sagt Paulus, I have this burning desire to depart and be with the Lord. Ich habe diesen brennenden Wunsch, abzutreten und mit dem Herrn zu sein. A burning desire. Einen brennenden Wunsch. This is epithumeo. Epithumeo. But here it's used in the negative sense. Hier wird's aber negativ verwendet. You have this burning desire. Ihr begehrt. And do not have. Und habt nicht. So you commit murder. Ihr tötet. How do you commit murder? Also tötet ihr. Wie tötet ihr? By hating your brother. indem man seinen Bruder hasst. In 1. John chapter 3 verse 15. 1. Johannes 3:15. It says if you hate your brother, you've murdered him. Wenn du deinen Bruder hasst, dann hast du ihn getötet. How do we do that? Wie tun wir das? And you are envious und ihr neidet and cannot obtain und könnt nichts erlangen. So you fight and quarrel. Also streitet ihr und führt Krieg. You do not have because you do not ask. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So all this begins inside from Romans 7. Also alles das beginnt von innen her, Römer Kapitel 7. We have this sin nature inside of us. Wir haben diese sündige Natur in uns. Wretched man. Diesen verfluchten Menschen. That we need to mourn over. Den wir betrauern sollten. And not just ignore. Und nicht nur ignorieren. But be grieved. Sondern wirklich traurig darüber when he sein. Sticks his head up. Wenn er seinen Kopf rausstreckt. And we see him yet again. Und wir sehen ihn wieder. Oh Lord, oh Herr, oh wretched man that I am. Was für ein verfluchter Mensch ich doch bin. Will this ever end, God? Wird das je my enden, pride, Gott? There was my pride again. War schon wieder mein Stolz. I said those words, why? Ich habe diese Worte gesagt, warum? Because I was proud. Warum habe ich das gesagt? Weil ich stolz war vielleicht. I hate myself. Ich hasse mich dafür. I mourn, God. Ich trauere darüber. I just feel like I'm gonna just ah, just shrivel up here. Ich würde mich am liebsten zusammenschrumpeln. How could you love me? Wie kannst du mich nur you must lieben? Be so disappointed in du musst so enttäuscht sein von mir. And yet you do love me. Und trotzdem liebst du mich. Makes it even harder. Das macht sogar noch schwerer. Oh, what are you gonna do with me? Was machst du nur mit mir? And God says, blessed are you. Und Gott sagt, gesegnet because bist du. Because very, very, very few people do what you just did. Denn sehr wenige Menschen tun genau das, was du jetzt getan thank you. Hast. Danke. Thank you for mourning. Danke, dass du getrauert hast. You have blessed me. Du hast mich dadurch gesegnet. Look at verse 3. Vers 3. You ask and do not receive because you ask with wrong motives. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Selfish motives. Selbstsüchtige. So that you may spend it on your own pleasure. Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Enslaving desire. Diese versklavenden Wünsche. You're praying so that you can be something. Ihr betet, damit ihr etwas sein könnt. That's not my will. Das nicht mein Wille that ist. You can have something. Dass ihr etwas besitzen könnt. That's not my will. Das auch nicht mein Wille ist. That you can experience something. Dass ihr etwas erleben könnt. That's not my will. Das nicht meinem Willen entspricht. Verse 4, you adulteresses. Vers 4, ihr Ehebrecherinnen. He's talking to his children. Er spricht zu seinen Kindern. Let's mourn. You adulteresses. Ihr Ehebrecherinnen. Do you not know that friendship with the world? Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt is hostility toward God? Feindschaft gegen Gott ist. That means I am embracing the values of the world. Das bedeutet ich umarme die Werte dieser Welt. The world is taking. Die Welt nimmt immer nur. And here I am worshiping the God who gives. Und hier bin ich und bete den Gott an, der immer nur the gibt. The God of all grace. Der Gott aller Gnade. And I live a life of taking. Und ich lebe ein Leben, das immer nur nimmt. I'm jealous of them. Ich bin eifersüchtig auf denen. Because they sang on the worship team and I didn't. Weil die am Worship Team sind und ich nicht dabei bin. And God says, adulteress. Und Gott sagt, Ehebrecherin. What are you doing? Was machst du da? Why is there envy? Warum ist da Neid? Why don't you mourn? Warum trauerst du nicht? Why don't you be grieved? Warum bist du nicht traurig? It's good, huh? Okay. Therefore, daher, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. We can't worship the God who gives. Wir können nicht den Gott ehren, der gibt, and then spend our life taking and stealing. Und unser ganzes Leben damit verbringen, immer nur zu nehmen und zu stehlen. Verse 5. Vers 5. Or do you think that the scripture speaks to no purpose? Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? He jealously desires the spirit which he has made to dwell in us. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. God, the word is longs. It's epipatheo. Das Wort heißt epipatheo und das heißt verlangen. God longs. Gott verlangt danach, nach uns. He desires. His spirit lives in us. Er will, sein Geist lebt in uns. And yet it's not controlling us. Und trotzdem regiert er uns nicht. The spirit of the world is controlling. Der Geist der Welt kontrolliert me, uns. Me, me. Ich, me first, ich zuerst, me, ich. And pushing ourselves. Und das treibt uns. And God says, "What are you doing?" Gott sagt, was machst du da? My spirit lives in you. You're grieving my spirit. Mein Geist lebt in dir. Du beleidigst, betrübst meinen Geist. Okay, verse 6. Vers 6. But He gives more grace. Er gibt aber desto größere Gnade. Greater grace. Größere Gnade. It means He gives in the Amplified more and more grace. Verstärkt heißt das, er gibt mehr und mehr Gnade. Therefore it says God is opposed to the proud. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. But God gives grace to the humble. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Submit therefore to God. Unterwerft euch nun Gott. Resist the devil. Widersteht aber dem Teufel. And he will flee from you. Und er wird von euch fliehen. The devil always comes in with lies. Der Teufel kommt immer mit Lügen herein. We don't resist the flesh. Wir widerstehen nicht dem Fleisch. We submit to God. Wir unterstellen uns Gott. The best thing to do with the flesh is substitute something for it. Das Beste, um gegen das Fleisch anzukommen, ist, es durch etwas anderes zu ersetzen. You don't look at a whiskey bottle and du schaust keine Whiskyflasche an und sagst dir, I resist you. Ich widerstehe dir. You flee from it. Du fliehst diese Flasche. But you resist the devil. Aber du widerstehst dem Teufel. When he lies, you speak truth. Wenn er lügt, sprichst du Wahrheit. You are a liar. Du bist ein Lügner. God will work it to the good. Gott wird's zum Guten wirken. I don't have to push myself here. Ich muss mich nicht hier voranreiben. You're missing out. Aber du versäumst etwas. They're taking advantage. Sie nützen die Situation You'll aus. Never get to the top like that. Du wirst nie nach ganz oben kommen You'll auf diese never Weise. Fulfill your calling unless you push yourself du wirst through. Deinen Ruf nie vollenden, wenn du dich nicht selbst treibst. Lügner. God will work it to the good. Gott wird es zum Guten wirken. And if Abraham could separate from Lot, und wenn Abraham sich von Lot trennen said, konnte, Lot, you go this way, I'll go that way. Lot, du geh in die Richtung, ich gehe in die andere. And I can do the same thing. Dann kann ich dasselbe tun. And we resist the lies of the devil, und wir widerstehen den Lügen des Teufels, which try to convince us to live for ourselves. Der uns davon überzeugen will, für uns selbst zu leben. And he brings in worldly values, und er bringt weltliche Werte da hinein. And we adapt them. Und wir nehmen die an. Instead of substituting them with biblical values. Statt dass wir sie mit biblischen Werten austauschen. And these worldly values run deep. Und diese weltlichen Werte, die gehen wirklich tief. Very deep. Sehr tief. And I imagine that with many times that you know the biblical values run about 30% down. Und ich stelle mir das bildlich so vor, die biblischen Werte, die gehen von oben nach unten ungefähr 30% des Weges. And then the bottom 70% are all the old values from the world. Und die letzten und die unteren 70% kommen alle aus der Welt. But God wants them all exchanged. Aber Gott will sie alle ausgetauscht that haben. We can resist the devil with the truth. Dass wir dem Teufel durch die Wahrheit widerstehen können. Submit therefore to God. Unterwerft euch daher Gott. Resist the devil. Widersteht dem Teufel. And the devil will flee from und der you. Teufel wird fliehen. Vers 8. Draw near to God. Naht euch Gott. And he will draw near to you. Und er wird sich euch nahen. Cleanse your hands, you sinners. Säubert die Hände, ihr Sünder. You takers. Ihr Nehmer. Cleanse your hands, you who just take and take. Reinigt eure Hände, die ihr immer nur nehmt und nehmt. Who selfishly just grab and manipulate. Die selbstsüchtig immer nur nehmen und manipulieren. Intimidate. Einschüchtern and control. Und kontrolliert. Cleanse your hands. Reinigt eure Hände. Purify your hearts. Reinigt eure Herzen. You double-minded. Ihr Wankelmütigen. You worship the God of all grace. Ihr Doppeltgesinnten. Ihr betet den Herrn aller Gnade the God of all goodness. Den Gott alles Guten. Jesus Christ crucified. Jesus Christus, den Gekreuzigten. And yet in your own life, und trotzdem in eurem eigenen you Leben are envious of your brother. Seid ihr eurem Bruder neidig. How did he get to go to dinner with so and so? Wieso durfte er mit dem und dem essen gehen? Envy. Das ist Neid. Oh, that is wicked. Das ist so böse. There should be mourning. Da sollte Trauer sein darüber. God, I live before you. Gott, ich lebe vor dir. I'm thankful for that person. Danke dir für diese Person. Thank you that they're singing so well on the worship team. Thank you. Danke, dass sie so super singen im Worship Team. Maybe I could sing better, but thank you for them. Vielleicht könnte ich das besser, aber danke für die da oben. It's not my time. Ich bin noch nicht dran. Whatever. Oder wann immer. And we praise the Lord. Und wir preisen den Herrn. And we keep our hearts pure. Und wir lassen unsere Herzen our rein. Hands pure. Unsere Hände bleiben Look rein. At verse 9 says, Vers 9. Be miserable. Fühlt euer Elend. And mourn. Und trauert. And weep. Und weint. Let your laughter be turned into mourning. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit. And your joy into gloom. Und eure Freude in Niedergeschlagenheit. That's like a deep sadness. Das ist eine tiefe Trauer. Humble yourselves in the presence of the Lord. Demütigt euch vor dem Herrn. And he will exalt you. Und er wird euch erhöhen. Blessed are they that mourn. Also selig die, die trauern. Because they sense in their heart. Weil sie in ihrem Herzen spüren. They sense within them a selfish sin nature. Denn sie spüren in sich diese selbstsüchtige Sündennatur. That is always seems to be there. Die scheinbar immer da ist. And that only can be neutralized by the presence of the Holy Spirit. Das kann nur neutralisiert werden, wenn der Heilige Geist anwesend ist. As I humble myself before God. Wenn ich mich vor Gott demütige. And when I humble myself. Und wenn ich mich demütige. It should be accompanied with mourning. Dann sollte es begleitet werden mit einer Trauer. I don't think that we can humble ourselves before God and not mourn for who we are in the natural. Ich glaube nicht, dass wir uns demütigen können. Und trauern im Natürlichen. And the wonderful thing about it is that God draws near to us. Und das Wunderbare ist, dass Gott sich uns naht. He doesn't leave us there. Er lässt uns nicht dort. But the devil would like to leave us there. Ja, der Teufel würde uns gerne dort lassen. Mourn, you sinner, mourn. Ja, trauer nur, du Sünder. Trauer, trauer, trauer. Trauer bis zum Tod. And don't you ever serve God again. Hör, fang nie wieder an, Gott Terrible, zu dienen. Du bist miserable. Furchtbar. You're condemned. Du bist verdammt. God will never love you. Gott wird dich nie mehr lieben. Stay in there. I told Bleib you a thousand unten. Times ich you are miserable. Ich habe es tausendmal gesagt, du bist echt verloren. That's not what we're talking about. Von dem sprechen wir nicht. We're talking about in the presence of the God of all grace. Wir sprechen in der Gegenwart des Gottes aller Gnade. Just mourning and saying, God. Einfach nur zu trauern und zu sagen, Gott. I know you love me. Ich weiß, dass du mich liebst. I don't know why. Ich weiß doch nicht, warum. I don't know why you would use me. Ich weiß auch nicht, warum du mich überhaupt verwenden würdest. I just want to be honest and transparent before you. Aber ich möchte nur ehrlich und durchsichtig sein vor But dir. I have to agree with Paul. Aber ich muss mit dem Paulus sagen. In Romans 7:18, there's just nothing good dwells in me. Da ist nichts Gutes in mir drin. And anything that comes out of me that's good is a direct reflection of you. Alles was Gutes aus mir herauskommt, ist eine direkte Spiegelung von deinem Bild. Despite myself. Trotz meiner selbst. So verse 9 one more time. Und Vers 9 nochmal. Be miserable. Fühlt euer Elend. When you see that you're proud. Wenn du siehst, dass du stolz when bist. You see that you're jealous. Wenn du siehst, dass du eifersüchtig bist. And mourn and weep. Und dann traure und weine. Even get on your knees and just weep. Geh auf deine tears. Knie und weine einfach. Richtige oh, Tränen. Oh, Herr. Please, I got one life to live. Ich habe nur ein Leben, um es zu leben. Live it like ich this. Möchte nicht so leben. I can't believe what I said to that person. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das dieser Person gesagt habe. I can't believe what I was thinking. Was habe ich mir dabei nur gedacht? I'm not surprised though. Ich wundere mich aber über nichts mehr. Because nothing good dwells in me. Weil es wohnt nichts Gutes in Except mir. You. Außer dir. Please take control of me. Bitte Herr. Kontrolliere du mich. And that's Galatians 5:16 and 17. Und das ist Galater 5:16 und 17. Flesh wars against the spirit. Das Fleisch kämpft gegen den and Geist. The spirit wars against the flesh. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. So let's close with verse 10. Und wir möchten in Vers 10 abschließen. Humble yourselves in the presence of the Lord. Demütigt euch vor dem Herrn. And he will exalt you. Und er wird euch erhöhen. And that's the blessedness. Und das ist der Segen. Blessed are you who mourn. Gesegnet seid ihr, die ihr trauert. For you will be comforted. Denn ihr sollt getröstet werden. You will be encouraged. Ihr werdet ermutigt werden. God himself Gott selbst will draw near wird sich euch nahen. And God will lift you up by his grace. Und Gott wird euch hochheben durch seine Gnade. Because of the humility of your heart. Wegen der Demut eures Herzens. And he will restore you. Und wird euch wiederherstellen. And you are blessed. Und ihr seid gesegnet. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. You are the God of all grace. Du bist der Gott aller Gnade. You are for us. Du bist für uns. Despite us. Obwohl wir so sind, wie wir sind. And Lord, thank you that we can be honest before you. Und Herr, danke, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Your mercies are new every day. Weil deine Gnade jeden Tag neu ist. We don't have to be afraid of you. Wir brauchen uns vor dir nicht zu fürchten. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you that we can be grieved. Danke, dass wir traurig sein dürfen. And restored. Und wiederhergestellt werden können. That we can be blessed. Dass wir gesegnet sein. When we spend a few minutes before you. Wenn wir ein paar Minuten vor dir verbringen. In sadness about our own condition. In Traurigkeit über unseren eigenen Zustand. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.